alles auf Suff. GSC Massaker, German Fight Club. Jetzt geht es ab, ja. Jetzt ist ihr Ende im Gelände. Ich hack sie dir ab, deine kleinen zarten Hände. Schick sie an das Rote Kreuz und verschenk sie als Spende. 44-6, 5-1, deutsche Soldaten. Ich herrsche auf den Weltmeer und hol meine Piraten. Ihr wollt mich schlagen? Hab ich Angst, ja. Gegen euch reichen sogar meine GSC Youngstars. Ich bin der Pirat und auch stolz drauf, dass ich meine Deutschen hab, die auch draufhauen. Du willst breit sein? Du bist ne Lachnummer. Du gegen mich? Ich hau dich ins Wachkoma. Bist genauso schwul wie die Big Brother Bewohner. Du siehst aus wie ne Kackbratze. Deine Mutter aka die Gangmatratze. Das ist Untergrund, das ist der Abschaum der Gesellschaft. Das ist Sex und Feind, Straßenmafia wie ne Weltmacht. Und das Eisen unter Spannung und zwar 100.000 Volt. Komm, hoch die Scheiße in dein Block, das ist für so erneut. Das ist Untergrund, das ist der Abschaum der Gesellschaft. Das ist 6-5-1, Straßenmafia wie ne Weltmacht. Und das Eisen unter Spannung und zwar 100.000 Volt. Komm, hoch die Scheiße in dein Block, das ist für so erneut. Es ist Zeit, Junge, ich trag die Hut in meiner Brust. Ich hab die Fäuste geballt und mach mit jedem Rapper Schluss. Deine Atzen hören mich und kommen gleich zum Samenakkus. Deine Fresse wird gefickt, sie wird von R und dann gebumst. Wir sind ein eingespieltes Team, Junge, fühlst du die Schläge? Wir machen echte Musik, euer Gerede ist träge. Und manche Opfer verstehen ich, ab heute ist Krieg im Gehege. Ich ball die Fäuste und hol mir, was ich schon lange anstrebe. Ich hab gepumpt wie ein Irrer, ich drück jetzt 100 Kilo. Kahl rasierter Schädel und ich fick deine Mama am Mikro. Ich bin kein Kind mehr, Junge, dir wird kalt wie im Iglo. Ich raste aus und box dein Schädel, du schreist wie schwerer ein Psycho. Ich will ein gutes Leben und nicht weiter wie ein Hund betteln. Ich trag Stolz auf meiner Stirn und ficke jeden, weil wir wetten. Jeder Muttergefickte denkt, er hätte Eier, um zu betteln. Doch ich bin heute im Form, um euch wie Alben zu pressen. Das ist Untergrund, das ist der Abschaum der Gesellschaft. Das ist 6 und 1, Straßenmafia wie ne Weltmacht. Das Eisen unter Spannung und zwar 100.000 Volt. Kopf auf die Scheiße in dein Block, das ist Rizzo und Neut. Das ist Untergrund, das ist der Abschaum der Gesellschaft. Das ist 6, 5, 1, Straßenmafia wie ne Weltmacht. Das Eisen unter Spannung und zwar 100.000 Volt. Kopf auf die Scheiße in dein Block, das ist Rizzo und Neut.